Fit in Deutsch 1. Sprechen. Teil 2. Schritt für Schritt. Exkurs. Trinkst du Tee am Abend? Was isst du zu Abend?